1.3. Was ist das? Das ist das Kolosseum. Und wo ist das? Das Kolosseum ist in Rom. Aha, und in welchem Land ist das? Rom ist in Italien.